Dottore Duca Lamberti? Ja. Darf ich eintreten? Was bist du denn für einer? Worum geht's? Darf ich mich setzen? Höflich und schmierig. Du gefällst mir nicht. Vielleicht hätte ich ja lieber vorher anrufen sollen. Aber über bestimmte Dinge lässt sich am Telefon nicht gut reden. Worum geht es? Entschuldigen Sie, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Silvano Solvere. Ja. Sie kennen mich nicht, aber Sie sind einem guten Freund von mir bekannt, der mich übrigens hierher geschickt hat. Und der wäre? Avvocato Turidu Sompani. Sie erinnern sich doch, oder? Damals im Gefängnis. So, du willst hier ein besonders stinkendes Fläschchen entkorken. Sie sprechen von diesem fetten, schwabbeligen Rechtsanwalt mit den weißen Händen? Ja, Sie sagen es. Sie sprechen von diesem Mann, der einem Freund, der keinen Führerschein hatte, sein Auto überließ, mit welchem der Ärmste und seine Freundin vom Restaurantparkplatz aus in den Lambro gerollt sind, während Avvocato Turidu Sompani am Ufer gestanden hat und leider vergeblich um Hilfe gerufen hat? Oh, sehen Sie das wirklich so? Wie denn sonst, du Lackaffel? Avvocato Sompani hat mir gesagt, dass Sie mir vielleicht einen Gefallen erweisen können. Aha, der Arzt ohne Berufserlaubnis soll wieder mal herhalten. Von welchem Gefallen sprechen Sie? Den Rezeptblock hat er ja noch und mit der Karriere ist es ohnehin vorbei. Entschuldigen Sie, es handelt sich um eine ziemlich delikate Angelegenheit. Avvocato Sompani hat mir gesagt, dass Sie ein Mann von äußerst strengen Prinzipien sind und vermutlich Ihre Bedenken haben werden. Aber dies ist ein wirklich ganz besonderer Fall, ein sehr menschliches Problem. Es geht um eine junge Frau, die heiraten möchte und nun... Und nun? Ja, nun, schauen Sie, Ihr zukünftiger Mann ist der Überzeugung, dass sie völlig intakt ist. Mit einer Hymenalplastik wäre dieses Problem elegant und ohne großes Drama zu lösen. Elegant und ohne großes Drama. Das macht 300.000 sofort und 700.000 danach. Natürlich in bar. Verschwinden Sie, ehe ich in den Schädel einschlage. Moment, Moment. Lassen Sie mich noch ein paar Worte sagen. Vielleicht wären Sie ja daran interessiert, Ihre Approbation zurückzubekommen. Ich kenne da jemanden. Die Verratenen. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Giorgio Cerbanenko. Er hat gesagt, er wolle dafür sorgen, dass du deine Approbation wiederbekommst. Mascarandi, du musst den Leuten an der Bar mal sagen, sie sollen mir nicht immer diese alten Oliven schicken. Das habe ich doch bereits gemacht. Glaubst du, er könnte es schaffen, Duca? Ich glaube schon. Leute seines Schlages haben doch immer ein paar Beziehungen zu offiziellen Stellen. Bist du sicher, dass du dich auf diese Geschichte einlassen willst? Caro, ich brauche Geld. Ich bin am Ende. Verstehst du? Du meinst, als Polizist Geld verdienen zu können. Ich weiß, Kugeln, Messerstiche, böse Worte und das alles für eine Handvoll Lire. Könnte es sein, dass du mich dezent darauf hinweisen willst, dass sich mein Vater das Geld für mein Studium vom Munde abgespart hat? Nicht schon wieder! Mascarandi, hol mir mal die Akte Sampani. Ich eile. Na endlich, du Moralapostel. Weißt du, Duca, etwas ist merkwürdig an dem Mann, der dir diese vorhochzeitliche Flickarbeit angeboten hat. Und zwar, dass er dir gesagt hat, Turidu Sompani habe ihn geschickt. Avvocato Turidu Sompani ist nämlich vor ein paar Tagen ertrunken. Und zwar zusammen mit einer Freundin. Sie wurden in ihrem Fiat 1300 aus dem Naviglio Pavese gefischt. Interessant. Ich habe Sompani im Knast kennengelernt und aus dieser Zeit weiß ich noch was anderes. Und dazu brauchen wir nicht einmal in die Akte zu schauen. Vor 3,5 Jahren ist schon mal jemand ertrunken, und zwar mit Sompanis Auto. Ich hasse solche Wiederholungen. Ich hasse Wiederholungen auch. Und du meinst trotzdem, es handelt sich um einen Zufall? Nein, es handelt sich bestimmt nicht um einen Zufall. Aber gerade deswegen ist es eine lange, komplizierte Geschichte und nicht ungefährlich. Na gut, wenn du mir die Arbeit nicht geben willst. Du hast eine Schwester und die hat eine kleine Tochter. Und eigentlich musst du dich um die beiden kümmern. Glaubst du etwa, ich hätte nicht kapiert, warum du das Geld von diesem Solvere angenommen hast? Doch nicht wegen der paar Piepen, sondern um mitspielen zu können. Und wenn ich dich dann in irgendeinem Graben wiederfinde mit durchgeschnittener Kehle, was sage ich dann deiner Schwester, bitteschön? Du weißt ganz genau, dass der Staat ihr nicht mal 10 Lire zahlt, wenn du draufgehst. Im Archiv habe ich nichts gefunden, aber dafür die Akte der Frau, die mit Sampani ertrunken ist. Mein lieber Mann. Dürfen wir auch erfahren, was dich so freut? Beamtenbeleidigung, Beleidigung, Beleidigung. Dann Trunkenheit und Randale, Trunkenheit, Trunkenheit, Einweisung in die Psychiatrie natürlich und dann kommt Sturm in einer Parteizentrale zusammen mit anderen Streikenden. Und dann noch Prostitution und Landstreicherei. Und wie heißt dieses Unschuldslamm? Adele Terrini. Hast du den Namen schon mal gehört, Luca? Nein, aber ich kenne Avocato Sompani. Komm, Caroa, sag, was ich machen soll und dann los. Also gut, hier, nimm das Geld, den Vorschuss des sauberen Herrn, gib's aus. Aber du tust keinen Schritt ohne Mascaranti. Er bleibt an deiner Seite, dein Telefon wird überwacht und... Und noch irgendein Vertrauensbeweis. Ich werde dir außerdem unsere Spezialeinheit, die S an die Fersen heften und... Mascaranti wird dir einen Revolver geben. Nein, bitte keinen Revolver. Ich laufe nicht gern bewaffnet herum. Aber die anderen! Caroa, ich würde schnell, viel zu schnell abdrücken. Du weißt es. Ich hoffe, eins ist dir klar. Wenn dir etwas passiert, verliere ich augenblicklich meine Stelle und werde nach Sardinien zurückgeschickt. Und dann muss ich mich mit Brot und Oliven begnügen. Was anderes isst du hier doch auch nicht. Dr. Lamberti? Giovanna Marelli. Mich schickt Silvano. Ja, kommen Sie rein. Den Koffer lassen Sie hier an der Diele. Nicht schlecht. Wobei diese gezupften und wieder hingemalten Augenbrauen abstoßend. Eine furchtbare Mode. Darf ich rauchen? Sicher. Oh, ist noch jemand in der Wohnung? Ja, ein Freund von mir. Wieso? Werden Sie doch nicht gleich böse. Ich habe ja nur gefragt. Legen Sie sich auf die Liege, bitte. Ich bin gleich wieder da. Wie läuft's? Haben Sie unten Bescheid gesagt? Klar. Mascaranti, du machst mich glücklich. Der direkte Draht zum Präsidium in jeder Sekunde. Wenn das Wasser kocht, rufen Sie mich. Aber ohne hereinzukommen. Ja, gut. Ich habe doch gesagt, Sie sollen sich auf die Liege legen. Dauert das lange? Raucht wie ein Schlot. Silvano hat mir gesagt, dass es keine lange Sache ist. Der Arzt bin ich. Sie werden immer gleich böse. Ich mag Männer, die immer gleich böse werden. Wenn ich nur besseres Licht hätte. Hatten Sie schon mal eine Geschlechtskrankheit oder irgendeine Infektion in diesem Bereich? Euch Ärzten kann man ja doch nichts vormachen. Waren Sie schon mal schwanger? Ja, 3-mal. Haben Sie abgetrieben? Ja. Fehlgeburten haben nur Frauen, die sich Kinder wünschen. Aber bei Frauen, die keine wollen, braucht es schon Dynamit. Die Praxis eignet sich wirklich nicht als OP. Wann heiraten Sie denn? Ach, hören Sie bloß auf. Morgen früh. Warum zum Teufel schickt mir dieser Solvere dieses verbrauchte, extravagante Mädchen? Vorsicht, Luca. Sie will etwas zu trinken. Ich meine, etwas Starkes zum Vergessen. Whisky? Ja, danke. Ach, wenn Sie wüssten, wie scheußlich das ist. Aber ein Mann kann sich das gar nicht vorstellen. Was? Wie es ist, einen Mann zu heiraten, der einem nicht liegt. Stimmt, ein Mann kann das nicht wissen. Aber es gibt nur was viel Schlimmeres. Und das wäre? Einen Mann zu verlassen, den man liebt. Wenn wir miteinander schlafen, Silvano und ich, müssen wir jetzt immer daran denken, dass es die letzten Male sind. Furchtbar. Großartig. Ein Fetzen Abendsonnenschein in dieser faulen Geschichte. Noch einen Schluck? Nachher fange ich noch an, was zu erzählen. Ja, dann lassen Sie es stehen. Nein. Wer weiß, was Sie alles trinken würden, wenn Sie morgen einen Fleischer heiraten müssten. Ach, ein Fleischer. Bleiben Sie bitte so liegen. Ich mach mal kurz das Licht aus und öffne die Fensterläden. Dann müssen Sie ein bisschen durchzulüften. Geben Sie mir doch bitte noch eine Zigarette. Bitte anzünden. Hier. Du wirst mich doch nicht noch vor der Operation verführen. Danke. Wollen. Mir wird ganz warm mit einem so gut aussehenden Stängel wie Ihnen hier im Dunkeln. Ja, mir nicht. Na gut, werden Sie nicht gleich wieder böse, sonst wird mir noch viel wärmer. Das Wasser kocht jetzt 10 Minuten. Gut, dann können wir. Hoppla, Splitter nach. Ziehen Sie sich wieder an. Werd noch böse, werd böse, ich mag das. Hören Sie sofort auf, sonst werfe ich Sie raus. Ja, ja, wirf mich raus, wirf mich auf den Boden. So, jetzt gibt's nur noch diese Spritze hier. Alles Weitere werden Sie nicht mehr spüren. Haben Sie noch einen Schluck? Bitte? Ich will diesen Typen eigentlich gar nicht heiraten. Und ich will mich auch nicht für ihn zusammenflicken lassen. Aber wenn der merkt, dass ich keine Jungfrau mehr bin, schnappt er sich eins seiner Fleischermesser und dann... Ade, schöne Welt. Tut das weh? Nein. Und wissen Sie, was mich genauso verrückt macht? Dieses Dorf. Da bin ich als Kind schon abgehauen. Grauenhaft. Hat noch nicht meine eigene Postadresse. Catarino bei Romano Banco, Kreis Buccinasco, und das ist bei Corsico in der Nähe von dem stinkenden Naviglio Grande. Ah, da hat mein Verlobter eine Fleischerei. Und noch eine in Catarino. Und noch zwei in Mailand, eine hier ganz in der Nähe. Er bringt das Fleisch ja ohne Zoll zu bezahlen. Millionen hat er damit verdient. Hunderte von Millionen. Interessant, erzähl weiter. Frauen sind die schwachen Maschen eines Netzes. Angefangen mit uns hat das, als das Fernsehen eingeführt wurde. Ja, der Fleischer, er war der Erste im Dorf, der sich eins anschaffte. Er lud auch meine Eltern mal dazu ein und ich ging natürlich mit. Im Dunkeln lag auf einmal seine Hand auf meinem Knie und glitt immer höher. Er fragte mich, sobald sich die Gelegenheit bot, ob ich noch Jungfrau sei. Ich erwiderte ja natürlich. Da hat er gesagt, wenn ich wirklich noch Jungfrau sei, wolle er mich heiraten. Aber viel zu überlegen gab es da nicht. Er war der König von Catarino und ich ein armes Bauernmädchen. Ich wurde dann also seine Verlobte und Kassiererin in einer seiner Fleischereien in Mailand. Darf ich noch einen Schluck haben? Hier. Bitte nicht bewegen jetzt. Verdammt. Und Silvano habe ich überhaupt nur durch ihn kennengelernt. Komm, erzähl mir noch ein bisschen. Erzähl deinem Hymenalchirurgen. Und dank dieser Flickarbeit bin ich morgen Nacht Jungfrau. Ah, ja, das hat gut getan. Danke für den Espresso. Ja, ich gehe mal wieder zu ihr hinein. Sie wird gleich wach werden. Gut. Ach, fragen Sie Morini mal, ob sich auf der Straße irgendjemand herumtreibt, der uns beschattet. Okay. Wie gut ich geschlafen habe. Ihr Männer. Ihr seid doch wirklich Schafsköpfe. Ich kann 100 Männer gehabt haben und trotzdem noch Jungfrau sein. Tja, mit einem so glänzenden Restaurator wie Dr. Lamberti. Sie bedenken, was mein Verlobter im Auto alles von mir wollte, als Vorschuss sozusagen. Sie würden es nicht glauben. Es kann sich keiner seine Kunden aussuchen. Darf ich mal telefonieren? Ja, bitte. Noch einen Schluck. Masseteria Ricci? Ich möchte mit Silvano sprechen. Das ist die Konditorei, bei der die Hochzeitstorte bestellt wurde. Für 200.000 Lire. Ja? Ich nehme mir jetzt ein Taxi. Bis gleich. Vielen Dank für alles, Doktor. Der Koffer. Der bleibt erstmal hier. Silvano kommt ihn morgen abholen, nach der Zeremonie. Er ist unser Trauzeuge. Wie schön. Silvano kommt ihn holen. Hoffentlich denkt er an mein Honorar. Nochmals. Vielen Dank, Dr. Lamberti. Es ist wohl nicht sehr wahrscheinlich, dass wir uns wiedersehen. Und drücken Sie mir die Daumen für morgen Abend. Ja, ich würde ihn gerne öffnen. Was meinen Sie, was da drin ist? Schmutzige Wäsche wohl kaum. Das werden wir gleich wissen. So, geschafft. Das gibt es doch nicht. Das sieht aus wie eine Maschinenpistole. Das ist eine Maschinenpistole, eine Skoda. Die beste der Welt. 100 Schuss pro Minute, Luftkühlung. Giovanna, Giovanna. Sie hat gesagt, dass sich eine der beiden Fleischereien ihres Verlobten hier in der Nähe befindet. Dann muss sie ihn... In der Fleischerei bereits gehabt haben. Ja, dann muss ihr Freund der Fleischer auf dem Laufenden sein. Dann wollte er, dass sie den Koffer hier deponiert. Hat sie nicht gesagt, ihr Verlobter habe sehr viel Geld verdient, Hunderte von Millionen, indem er seine Mailänder Fleischereien beliefert, ohne Zoll zu bezahlen? Sie meinen, vielleicht ist das hier ein Muster für jemanden, der eine ganze Ladung kaufen will. Ich meine, mit illegalen Waffengeschäften kommt man schon näher zu Hunderten von Millionen. Pardon? Sergente Morini hier. Also, wir sind ja nach bis zur Pasticceria. Sie ist dann mit diesem Solvere weg, ein Alpha. Wir haben die beiden verfolgt bis zum Navio Grande. Dann kam ein Laster entgegen, hat rumgeballert, offensichtlich mit Maschinenpistolen. Der Alpha ist dreimal im Kreis und im Kanal verschwunden mit den beiden. War nichts mehr zu machen. Oh, Codio. So, das war die Nummer 3 und dann kam der Tod herbei. Zum Kotzen. Mascherati, haben Sie in der Pasticceria Ricci gefragt, wer für morgen diese große Hochzeitstorte bestellt hat? Der Name des Fleischers. Ja, Ulrico Brambilla. Scheint ein Mailänder zu sein, den Namen nach. Lieferungsadresse war die Trattoria de Gigli. Wir fahren über Inverigo. Ich möchte kurz bei meiner Schwester vorbeischauen. Verstehe. Und dann gibt's ja dann noch eine gewisse... Ja, bei Livia Osaro auch. Ciao, Duca. Livia ist oben in ihrem Zimmer geblieben. Wie geht es dir, Lorenza? Gut. Und der Kleinen? Es geht gut. Geh zu ihr. Brauchst du Geld? Ach, es geht schon. Hier, nimm. Sie wartet auf dich. Geh schon. Wie geht's ihr? Was machen die Wunden? Besser. Aber sie verschwinden nie, du weißt das. Ja, Narben. 77 Schnitte. Augenwinkel, Mundwinkel, einer neben dem anderen. Und du bist schuld, Luca. Ganz schön plötzlich, der Besuch. Guten Tag, Signor Lamberti. Guten Tag. Sieht nicht gut aus, was? Nein, Signorina Osaro liebt die Wahrheit, selbst wenn sie scharf ist wie ein Rasiermesser. Es geht mir gut. Machen Sie sich keine Gedanken. Ich habe zurzeit eine Arbeit, Livia. Ich hoffe, dass ich bald damit fertig bin und dann können wir vielleicht ans Meer fahren. Der Arzt hat gesagt, es würde Ihnen gut tun. Es geht mir gut hier. Wirklich. Signor Brambilla, bitte. Der ist nicht da. Wo ist er? Weg. Ich bin ein Freund von Silvano. Ach ja? Ja, da wirst du blass. Also, wo ist er hin? Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ich muss mit Ulrico sprechen, das ist sehr ernst. Ja, wohl nicht ernster als das, was gerade passiert ist. Und was ist Ihrer Meinung nach passiert? Am Tag vor seiner Hochzeit und plötzlich ertrinkt die Braut im Navio? Ich dachte, am Ende erwischt es ihn auch noch. Besser er verschwindet, habe ich ihm gesagt. Und wer sind Sie? Ich bin seine Angestellte. Ich arbeite in seiner Fleischerei hier in Caterino. Als Kassiererin. Wie schade, dass er in Mailand noch was Junges hatte, oder? Und außerdem führe ich ihm den Haushalt. Ulrico hat mir etwas dagelassen. Ulrico weiß was. So? Ich weiß von nichts. Ich kann diese Sache nicht bei mir zu Hause behalten. Er wird mich heute anrufen. Dann kann ich es ihm ja bestellen. Hier ist meine Telefonnummer. Er kann mich ja anrufen. Was willst du wissen? Die Akten. Es gibt doch Akten über diese Unfälle. Die brauchst du nicht. Das kann ich dir erzählen. Alles trostlos und abscheulich. Torrido Sampani ist gebürtiger Bretone. Taucht irgendwann im Krieg hier auf, nennt sich dann Sampani. Besorgt sich Papiere, die ihn als Faschisten und Partisanen gleichzeitig ausweisen. Er hat Ausweise von den Nazis und dem Vatikan. Ich weiß, schmieriger als ein Stück Seife. Nach dem Krieg wurde er mit Waffen entdeckt, die für die Südtiroler Separatisten gedacht waren. Ganzes Arsenal. Er hat mit Frauen gehandelt, sich an Kindern vergriffen. Und nur einmal, ein einziges Mal, saß er im Knast dafür. Als er dieses Pärchen in seinem Auto im Lambo ersaufen ließ. Dann kommt er raus aus dem Knast und die Freunde des Pärchens legen Torrido Sampani um. Samt seiner Nuttenfreundin Adele Tarini. Und wie? Indem sie sie samt Auto in den Navio schubsen. Woraufhin Torridos Freunde sagen, ihr habt unseren Torrido um die Ecke gebracht, dann müssen jetzt euer Silvano Solvere und seine Freundin dran glauben, ob sie nun frisch für die Hochzeit zusammengeflickt ist oder nicht. Drrrt. Und ab ins Wasser mit ihnen. Mach dir nichts vor, Karua, das wäre doch zu schön, um wahr zu sein. Weißt du, wie ich das finde? Wunderbar, finde ich das. Sollen sie doch so weitermachen. Du glaubst also ernsthaft an eine Fehde zwischen Banden? Nein, das handelt sich hier um Abtrünnige, nicht um Banden. Und Abtrünnige kann sich ein Chef nicht erlauben. Und wegen diesem Gesocks willst du dich abrackern, Duca? Nein, nicht wegen ihnen. Also gut, mach, was du willst. Wenn du was erreichst, dann verschaffe ich dir eine ordentliche Stelle hier. Das ist es doch, was du willst, oder? Du musst dich allerdings fragen, was die Bande im Gegenzug für dich bereithält. In welchem Kanal möchtest du denn am liebsten ersaufen? Aber offenbar bist du ein Visionär wie dein Vater und ich kann dich nicht ändern. Ich bin kein Visionär. Ich bin nur so verbissen wie mein Vater. Und außerdem... Ich brauche Geld. Verstehst du? Eine solide Bezahlung für mich. Und für deine Schwester. Und ihr Kind, ich weiß. Pronto? Livia? Duca hier. Was gibt es, Signor Lamberti? Nichts. Ich meine, es ist nichts passiert oder so. Ich wollte so gern Ihre Stimme hören. Ich finde es auch schön, Ihre Stimme zu hören. Und außerdem brauche ich einen Rat. Eigentlich ist es eher ein Spiel. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich frage Sie Kopf oder Zahl und Sie antworten Kopf oder Zahl. Also bin ich die Münze? Ja, genau. Sind Sie bereit? Zahl. Danke. Wenn es einem nicht gelingt, sich zwischen zwei Alternativen zu entscheiden, dann liegt es meist daran, dass die eine uns zwar besser gefällt, aber nicht besonders weise ist. Sagen Sie mir wenigstens eins, Duca. War Zahl die Alternative, die Sie vorgezogen haben? Oh ja. Und weniger weise ist sie auch. Warten. Warten. Immer nur warten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass uns das weiterbringt. Tja, warten. Das ist manchmal mühsamer als laufen, schreien, handeln. Aber wir haben diesen Koffer und irgendwann wird jemand kommen, um ihn zu holen. Und diesen jemand müssen wir unbedingt kennenlernen. Dr. Lamberti? Ja? Bin ich froh, dass ich Sie gleich gefunden habe. Wissen Sie, Signorina Marelli hat mir gesagt, Sie seien ein guter Arzt. Giovanna Marelli. Mhm. Ja, wissen Sie... Ich wohne bei meiner Mutter. Sie ist alt und herzkrank. Und wenn sie wüsste, dass ich schwanger bin, na ja. Sie wollen das Kind nicht bekommen. Es ist so. Meine Parfümerie liegt gleich neben der Fleischerei, in der Giovanna, ich meine Signorina Marelli, gearbeitet hat. Wir sind manchmal mittags zusammen in der Bar Frontini gewesen. Mein Laden geht gut. Ich meine, sagen Sie mir ruhig, was Sie verlangen. Mascaranti, komm mal bitte. Dottore. Mascaranti, zeigen Sie der Dame Ihren Ausweis. Sehen Sie, Signorina, wir sind von der Polizei. Oh Gott, Sie sind kein Arzt. Ich war Arzt, aber jetzt helfe ich der Polizei, genau wie Sie. Ich muss unbedingt ins Geschäft zurück. Setzen Sie sich hin. Aber ich... Zeigen Sie mir erstmal Ihre Papiere. Nein, ich wollte doch nur... Wir, Signorina, wir wollen nur ein paar Dinge über Giovanna erfahren, ja. Wie sie so war. Kannten Sie Ihren Verlobten? Ja, schon. Sie hat mir von ihm erzählt. Aber Sie... Böse war sie bestimmt nicht. Nur ein bisschen unsolide vielleicht. Haben Sie den anderen auch kennengelernt? Ihren Freund, der mit ihr zusammen umgekommen ist? Sie meinen Signor Silvano? Ja, einmal. In der Bar Frontini? Aber nein. Denken Sie, die beiden hätten sich so nah bei der Fleischerei treffen können? Wo es doch eine Menge Angestellte gab, die dem Chef, ihrem Bräutigam, alles weitertratschen konnten. Nein. Nein, es war wegen des Koffers. Wegen des Koffers? Giovanna kam eines Abends rüber zu mir ins Geschäft und fragte, ob sie mal einen Koffer bis zum nächsten Morgen unterstellen könne. Silvano würde ihn dann am nächsten Tag abholen. Und? Hat er? Ja, ein attraktiver Mann, wirklich. Mascaranti, der Koffer. Bitte? Na, hol ihn. Signorina, sah der Koffer so aus? Mamma mia, es ist derselbe, ganz bestimmt. Das ist Signor Silvanos Musterkollektion. Ja, natürlich Musterkollektion. Waschmittel, Fleckentferner. Die Wahrheit konnten Sie dir ja schlecht erzählen. Wann war das? Ziemlich lange her. Mindestens vor 2 Monaten. 2 Monate. Mascaranti, vor 2 Monaten hat Turi Sampani noch gelebt. Also hat er ihn auch nicht dem Avocado abgenommen. Und man hat ihn auch nicht deswegen in den Navigo befördert. Signorina, danach haben Sie Silvano nie mehr gesehen. Nein, aber den Koffer. Den hat mir Giovanna am Abend vor ihrem Tod noch einmal dagelassen. Aber nur kurz. Vielleicht so nach 2 Stunden hat sie ihn wieder abgeholt. Mhm. Haben Sie mit Giovanna auch über Ihre Beziehung zu Signor Silvano gesprochen? Sicher. Dann wird sie Ihnen doch sicher auch erzählt haben, wo sie sich mit ihm traf, wenn es dann so nah bei der Fleischerei nicht ging. Es gab Tage, an denen ihr Bräutigam, ja, also an denen er unterwegs war. Sie ließ dann die Angestellten allein und fuhr mit Silvano weg. Immer an dieselbe Stelle. In ein Gasthaus, das hat ihr besonders gut gefallen, Labinaschina. Labinaschina. Das liegt an der Straße nach Pavia, wissen Sie? Ein ganzes Stück unter Binasco, direkt am Navio Pavese. Ist das eine Pension? Nein, nur ein Restaurant. Wissen Sie, na ja, wie das mit alten Kunden eben so ist. Oben stehen Ihnen ein paar Zimmer zur Verfügung. Vielen Dank. Am Ende gibt es immer eine unvernünftige Frau, die alles ausplaudert. Und? Was wird jetzt mit mir? Tja, vielleicht wird es eine Tochter. Die kann dann in 20 Jahren ihren Laden übernehmen. Fahren Sie auf den Parkplatz hier. Gut. So. Ganz schön abschüssig. Wenn Zampanis Auto hier gestanden hat, als es in den Fluss fuhr, oder rollte? Für die paar Meter reicht ein kräftiger Schubs. Ich fürchte, es ist sinnlos zu versuchen, uns als Kunden auszugeben. Das glauben die uns sowieso nicht. Ja. Na, dann mal los. Was gibt's? Zeig Ihnen den Ausweis, Maskarantin. Wir müssen mit Ihnen reden. Vielleicht gehen wir am besten nach oben in eins der Zimmer, die Sie stundenweise vermieten? Hier ist alles vorschriftsmäßig, alles vorschriftsmäßig. Da wohnen nur wir und die Angestellten. Zum Reden gehen wir trotzdem nach oben. Also hören Sie mal. Maskarantin, Sie bleiben hier unten und behalten die Leute und das Telefon im Auge. Hier ist alles vorschriftsmäßig. Sogar die Carabinieri sind hier gewesen und haben das festgestellt. Ich verdiene nur gut mit dem Restaurant. Ja, und das ruft Neider auf den Plan. Ich brauche nur ein paar Informationen. Erinnern Sie sich zufällig an Signor Silvano Solvere? Wie stellen Sie sich das vor? Wie soll ich die Namen meiner Kunden kennen? Wer erinnert sich schon an Namen? Ja, wer erinnert sich schon an Namen? Da haben Sie recht. Aber vielleicht erinnern Sie sich an Avocato Turrido Sampani. Ich glaube nicht, dass ich den Namen schon mal gehört habe. Turrido Sampani? Das ist der Mann, der mit seiner Freundin zusammen im Auto im Kanal gelandet und ertrunken ist. Und zwar so. Das Wasser. Sie wollen doch Ihre Hände in Unschuld waschen, nicht? Da braucht man Wasser. Viel Wasser. Sehr viel Wasser. Also, Sie wissen also gar nichts über Silvano Solvere und Turrido Sampani? Nein? So. Sehen Sie mich an. Also, kennen Sie Silvano Solvere? Ja, ja, lassen Sie mich. Und der kam mit einem Mädchen her und Sie haben gegessen und... Dann sind Sie nach oben. Und dann? Nichts. Und dann? Und dann? Na ja, ab und zu wurde er ans Telefon gerufen. Und? Los, raus mit der Sprache. Oder ich... Sie hatten ihn mir besonders ans Herz gelegt. Wer? Freunde. Was sind das für Freunde? Ich habe keine Ahnung, wie sie heißen. Ich habe sie in 3 Jahren nur 3-mal gesehen. Ich habe nur ihre Telefonnummer. Dann schreiben Sie mir die Telefonnummern auf, aber irren Sie sich nicht. Und dann legen Sie mal los. Ich höre. Ich bin doch Koch. Kein Gangster. Ich wollte nur in Ruhe meine Arbeit machen. Die Sache mit den Zimmern, die hat sich fast zufällig ergeben. Und dann haben die Carabinieri das Restaurant plötzlich geschlossen. Ja, und nach 2 Tagen, dann kamen sie dann und haben mir eine neue Lizenz gebracht. So schnell? Ja, hat mich ja auch erstaunt. Und dann kamen Leute mit Koffern und andere holten die dann ab. Vorher, wissen Sie... Sagen Sie, wer brachte die Koffer? Signor Solvere. Und wer holte sie ab? Signor Sampani und eine Frau. Er kam nie allein. Vielleicht war das die Frau, mit der er hier direkt am Morgen vom Parkplatz in den Kanal gestürzt ist? Ja, genau. An dem Abend hatten sie bei mir vorher gegessen. Avocato Sampani und seine alte Freundin. Und sonst haben sie sich mit niemandem getroffen? Eine junge Dame war noch dabei, aber die kannte ich nicht. Sie haben 2 Männer da unten, die sehen nicht aus wie Kellner. Was machen die? Die sind von... Von ihren Freunden. Sie machen nichts, außer mich überwachen. Gut, den beiden werden wir jetzt das Laufen beibringen. Nein, nein, das geht nicht. Die bringen mich sofort um, wenn sie erfahren, dass ich geredet habe. Die sollen doch gerade wissen, dass sie geredet haben. Und zwar machen sie das selbst. Sie rufen ihre Freunde jetzt sofort an und erzählen ihnen alles. Das beweist, dass sie auf ihrer Seite stehen. Aber dann machen die sich doch aus dem Staub, wenn ich sie warne. Ja, das ist ja genau das, was ich will. Ich vergeude doch keine Zeit damit, sie zu verhaften, wenn sie nach 1 Monat sowieso wieder draußen sind. Da sollen sie doch lieber abhauen und Mailand eine Weile in Frieden lassen. Eine Weile. Und dann? Natürlich hauen sie ab. Aber zuerst werden sie es mir heimzahlen wollen. Danke. Wissen wir jetzt mehr? Schon, aber noch nicht alles. Was machen wir jetzt? Wir haben zu Hause einen Koffer stehen, für den sich irgendwer irgendwann interessieren wird. Mascheranti. Wir brauchen nur wieder zu warten. Ich komme wegen des Koffers. Kommen Sie doch herein, Signorina. Ich wollte eigentlich nur den Koffer holen. Ulrico meinte... Wenn Silvano und Giovanna tot sind, gehört er ihm. Guten Tag, Signorina Rosa. So sieht man sich wieder. Kann ich jetzt bitte den Koffer haben? Signorina, ich bin kein Freund von Silvano. Wir sind von der Polizei. Ja, da staunt das alte Mädchen. Wir wissen schon ziemlich viel, aber wir müssen alles erfahren. Um Gottes Willen. Alles. Er kann doch gar nichts dafür... Wofür? Was wissen Sie? Nichts. Ich weiß gar nichts. Jetzt mach es uns beiden doch nicht so schwer. Über diesen Koffer, in dem eine Maschinenpistole ist, wann hat das angefangen? Vor knapp 3 Jahren. Da fuhr Ulrico öfter nach Genua mit dem Auto und kam dann mit einem Koffer zurück. Nach Genua? Warum musste er nach Genua fahren? Weil sie aus Frankreich kamen, aus Marseille. An wen musste Ulrico die Koffer dann weitergeben? An Silvano. Und der? An einen Rechtsanwalt namens Turido Sompani. Und der Avocado? An wen gab der die Koffer weiter? Das wusste Ulrico nicht. Aber er hatte furchtbare Angst. Silvano hatte ihm mal gesagt, das Zeug würde in Südtirol landen. Die Gentlemen belieferten also die Südtiroler Terroristen. Wobei sie schlauerweise den Umweg über Italien wählten. Ulrico hat vermutlich gut verdient dabei, was? Ach, nicht eine einzige Lira hat er dafür bekommen. Und freiwillig hätte er es auch für 1 Milliarde nicht getan. Natürlich nicht, niemals, für kein Geld der Welt. Sie haben ihn gezwungen. Wie? Er hat mir gesagt, sie hätten ihm nach Kriegsende mehr als einmal einen Gefallen getan. Und ihm später nochmal aus der Patsche geholfen, als er... in nicht ganz saubere Geschäfte verwickelt war. Nicht ganz saubere Geschäfte, diese Kanaille. Wenn er sich geweigert hätte, hätten sie ihn ruiniert. Oder vielleicht noch schlimmer. Ich glaube, es ist jetzt eine Sache, um die sich Kommissar Caroa selbst kümmern muss. Ja, aber ein ausgeklügelter Plan, nicht? Denn, dass die Waffen für Südtirol, die Maschinenpistolen, das Dynamit zum Sprengen der Strommaste auf dem Umweg über Genua aus Frankreich kommen könnte, daran denkt doch niemand. Ja, Sie haben recht. Das ist eine Sache für Caroa. Ich will damit gar nichts mehr zu tun haben, sonst... Umlegen müsste man sie. Einfach nur umlegen. Kommen Sie, Lamberti. Lassen Sie sie. Und wo steckt Ulrico jetzt? Ich weiß es nicht. Und er weiß nicht, dass Sie hier sind? Nein. Noch eins. Warum haben Sie mir das alles gebeichtet, Signorina? Wenn wir Ihren vielgeliebten Ulrico schnappen... landet der für mindestens 10 Jahre im Knast. Aber wenigstens bleibt er am Leben. Und wenn sie ihn bereits umgebracht haben, fasst die Polizei zumindest seine Mörder. Kann ich jetzt gehen? Dr. Lamberti? Ja. Ich bin eine Freundin von Silvano, dem Ärmsten. Er hat deinen Koffer hier gelassen. Und ich bin gekommen, um ihn abzuholen. Da freuen wir uns aber. Gleich schnappt die Falle zu. Ist es vielleicht dieser hier? Ah ja. Mascheranti, zeig ihr deinen Ausweis. Scheißbullen. Immer hat man euch zwischen den Beinen. Genau wie eure Pimmel. Pff. Au! Mascheranti, lass das! Du spuckst mich nicht an, klar. Lass das! Gewaltanwendung ist mein Privileg. Du. Mascheranti, hier, nehmen Sie einen Schluck, das desinfiziert. So. Wie heißen Sie? Margherita, ihr Scheißbullen. Das ist dumm von Ihnen, sich für einen Schwachkopf wie Ihren Freund zu opfern. Und wissen Sie, warum er ein Schwachkopf ist? Weil er Sie in dieser Aufmachung herumlaufen lässt, als seien Sie eine Gangsterbraut oder eine der Kessler-Zwillinge in einem Ganovenballett. Scheißbullen. Also, au! Es geht hier um Waffenschmuggel, Landesverrat, Beihilfe zu terroristischen Anschlägen und schließlich um eine ganze Reihe von Morden. Avocato Sompani komplimentiert ein Pärchen in den Lambro. Dann befördert jemand Sompani in den Naviglio Pavese. Und dann wieder versenkt jemand Silvano Solvere in einen Kanal. Vielleicht sogar Ihr Freund? Haben Sie was zu trinken? Sambuca vielleicht? Wenn das deine Zunge löst. Das bedeutet auch für sie ein paar Jahre Knast. Scheißbullen. Hören Sie, wenn Sie mir auf ein paar Fragen antworten und mich zu Ihrem Freund bringen, dann verspreche ich Ihnen, Sie laufen zu lassen. Dann können Sie über die Grenze, zum Beispiel nach Frankreich. Lassen Sie mich wirklich gehen, wenn ich auspacke? Also, wo ist Ihr Freund? In Caterino. In Ulricos Fleischerei. Gut, dann bringen Sie mich jetzt dorthin. Und wenn er wirklich da ist, dann lasse ich Sie laufen. Au! Was soll das? Ich habe gesagt, dann lasse ich Sie laufen. Das ist der Abschaum. Gib Ihnen was zu saufen und... Sie verraten tatsächlich alle um sich herum. Alle. Ihre eigene Mutter auf dem Totenbett. Ihre Tochter in den Wehen. Sie verschachern ihren Mann, ihre Frau, den Freund, die Geliebte, die Schwester, den Bruder. Für 1000 Lire sind sie bereit zum Morden. Wie heißt Ihr Freund eigentlich? Claudino. Claudino Valtraga. Alle nennen ihn Claudino, weil er so ein Riese ist. Und von wo ist er? Aus der Gegend von Brescia, etwas in den Bergen. Aber hättest du was gebracht? Ist er der Boss? Das nicht. Aber er kennt sie alle und sie vertrauen ihm. Ja, der sanfte Riese aus den Bergen. Er hat auf den Fleischer aufgepasst. Das heißt doch schon was. Wie alt? 33. Was die mächtigen Beschützer ihres werten Freundes angeht, kann ich nur sagen, dass wir die Hälfte der Drogenmafia bereits im Restaurant Binaschina geschnappt haben. Das Schiff ist leck. Er ist nicht nur sehr groß, sondern auch sehr stark. Er ist auch schon mal mit dreien gleichzeitig fertig geworden. Und am Ende haben alle selig geschlummert. Ich rieche Menschenfleisch. Wer hat Ihnen eigentlich gesagt, dass der Koffer bei mir ist? Na, Claudino. Hat zuerst Ulrico gefragt. Wo war der denn zu finden? Claudino dachte, er könnte sich in einer seiner Fleischereien verkrochen haben. Er ist zuerst nach Caterino und da steckte er tatsächlich. Ulrico hat ihm von der Parfümerie erzählt, gleich neben seiner Fleischerei. Und die Verkäuferin hat ihn auf sie gebracht. Er wartet jetzt also darauf, dass Sie mit dem Koffer zurückkommen. Ja, genau. Ich habe Angst. Ja? Dass er dich durch den Fleischwolf dreht? Hören Sie mir gut zu. Dann brauchen Sie keine Angst zu haben. Ich habe aber trotzdem Angst, denn er schießt und zwar auf alles und jeden. Mir ist schon klar, was Sie von mir wollen. Aber sobald er merkt, dass ich ihn verpfiffen habe, schießt er und zwar als erstes auf mich. Das wäre aber schade. Sie waren umzulegen, wäre ja auch nicht nötig gewesen. Es hätte doch gereicht, ihm die Straße zu versperren, aber er war eben wütend. Ich habe gerufen, nein, nein, nein. Aber er hat einfach geschossen. Bei dem Gewitter hat das sowieso keiner, hat er gesagt. So, Mord Nummer 1 wäre also aufgeklärt. Passen Sie auf. Ich verstecke mich jetzt auf der Rückbank. Sie fahren den Wagen vor die Fleischerei, steigen aus und rufen ihn zu sich raus. Inzwischen habe ich mich an der Haustür postiert. Sie reden mit ihm und dann kann ich ihn überwältigen. Claudino? Ja? Ich bin's. Claudino, mach auf. Ich hab den Koffer gefunden. Komm rein und bring den Koffer mit. Ach, hol ihn dir selber, der ist mir zu schwer. Warum muss ich denn alles selber machen? Er liegt im Kofferraum. Ja, warte! Ruhe sanft, Herr Riese. So, Margarita. Ich gebe Ihnen 3 Stunden Vorsprung. Wenn Sie über die Grenze wollen, dann müssen Sie sich beeilen. Der Kollos macht keinen Mucks. Gut. Guck mal, ob wir ihn irgendwo einsperren können. Oh Gott! Dr. Lamberti! Sehen Sie sich das an! Porco Dio, das ist ja fürchterlich. Der hat die Knochensäge genommen und... Machen Sie die Tür zu. Rufen Sie im Leichenschauhaus an. Hier wird wohl eine unterklassige Plane gebraucht. Ja, bestellen Sie das. Lamberti, hier die Handschellen. Und nehmen Sie den Revolver. Der Kerl wacht gleich wieder auf. Nein. Sie können nicht unbewaffnet mit dem alleine bleiben. Kein Revolver, ich mag keine Waffen. Gehen Sie schon, Sergeante, na los. Und nun zu dir, du Bestie. Spiel nicht den toten Mann. Gott. Du bleibst, wo du bist. Flach auf dem Boden, Gesicht nach unten. Sonst hau ich dich in der Mitte durch. Was ist denn los? Warum hast du Ulrico umgebracht? Wie ist Ulrico? Ich habe niemanden umgebracht. Du weißt von gar nichts. Was? Du hast Ulrico Brambilla nie gekannt. Was? Du hast noch nie eine Knochensäge gesehen. Stimmt's? Fangen wir ganz am Anfang an. Zunächst möchte ich etwas über die beiden wissen, die ihr ins Wasser befördert habt, während Avocato Sompani angeblich am Ufer stand und um Hilfe gerufen hat. Die Prostituierte Michela Vasorelli und Gian Pietro Ghislesi, ihren Zuhälter. Warum habt ihr sie umgebracht? Na, weil sie nur noch high waren. Was heißt das? Sie nahmen so viel M6, dass sie nicht mehr arbeiten konnten. M6, Mescalin. Ja, sie haben immer was abgezweigt. Und deshalb habt ihr sie umgebracht? Ach, mehr als einmal haben wir ihn verziehen, wenn bei der Endabrechnung ein paar Tütchen fehlten, für den Eigenbedarf sozusagen. Aber dann haben sie eine ganze Ladung verschwinden lassen. Was ist das, eine Ladung? Es ist eine Plastiktüte mit 100 Tütchen. Ist bequem, in jeder Tasche unterzubringen. Und deshalb hat Avocato Sompani beschlossen, sie umzubringen? Nein, nicht er, sie. Sie, die Drahtzieher im Hintergrund also. Sie haben Turido Sompani mit dem Mord beauftragt. Sollte aber nicht so aussehen. Gut. Und wie hat er das angestellt? Er hat sie in diese Trattoria direkt am Lambro mitgenommen. Hat ihnen ein ganz guter Freund ein paar Tütchen gegeben. Und als sie bis oben hin zu waren, hat Sompani zu Gian Pietro gesagt, wetten, dass du es nicht schaffst mit dem Auto über dem Lambro. Ja, mit einer Dosis Mescalin 6 in der Birne kannst du alles. Ein Dutzend Frauen vergewaltigen. Schwarm Feinde erledigen. Den Lambro im Auto oder den Atlantik schwimmend überqueren. Lass gut, ein Stuka. Zur Sache. Wieso ist Torito Sompani umgebracht worden? Sollte er nicht. Es war Ulrico. Und warum hat Ulrico ihn umgebracht? Weil Sompani zwei Ladungen M6 dabei hat. Zwei Ladungen? Ja, und dann waren sie weg. Deiner Meinung nach hat sich Ulrico Brambilla also an jenem Abend die beiden Ladungen M6 geschnappt und Torito Sompani dann samt Auto und Komplizin in den Kanal befördert? Ein Arsch war das, so ein Arsch. Ja, das ist kein Beweis. Und wenn es nicht Ulrico gewesen ist, wenn es zum Beispiel ein Unfall war, der Parkplatz ist ziemlich abschüssig. Ich bin noch nicht blöd. Seitdem ist das M6 verschwunden. Wenn es ein Unfall gewesen wäre, hätte die Polizei das M6 doch bei Turido gefunden, oder nicht? Mensch, an dir ist ja ein Logiker verloren gegangen. Wer hat denn Sompani das Mescalin gegeben? Ulrico besorgte den Stoff in Genua und gab ihn dann an Turido weiter. Und dann nimmt er es ihm wieder ab? Du erzählst uns hier eine Menge Mist, glaube ich. Denken Sie doch mal nach. Ulrico wusste, dass Silvano das M6 bei Turido abholen würde, um es in Umlauf zu bringen. Hätte Turido Silvano erzählt, dass er das M6 von Ulrico, diesem Arschloch, gar nicht bekommen hatte, wäre doch klar gewesen, dass Ulrico es eingesteckt hatte. Also ist Ulrico zur Binaschina und hat Turidos Auto einen Schubs versetzt, sodass er mit seiner Freundin im Navio gelandet ist. Man braucht doch bloß zwei und zwei zusammenzählen. Zwei und zwei, klar. Der Kurier behält den Stoff selbst und bringt dann den Mittelsmann um, damit niemand erfährt, dass er ihm überhaupt nichts gegeben hat. Wenn mir selber nur alles genauso klar wäre wie dir, du kleine Rechenmaschine. Und dann? Uns war bald klar, dass sie bei Turido nichts gefunden hatten. Also bin ich zu Ulrico und der hat mir steif und fest versichert, er habe das M6 an Turido weitergegeben, wie ausgemacht. Und ich habe ihm geglaubt. Genau das ist es, was ich ihm einfach nicht verzeihen kann. Sie haben ihm bei lebendigem Leib den Schädel durchgesägt, weil Sie ihm nicht verzeihen konnten? Ja, weil ich mir nämlich gedacht habe, wenn Ulrico das Zeug Turido tatsächlich gegeben hat, dann muss also Silvano Turidos Mörder gewesen sein. Dann hatte der sich das M6 geben lassen. Und um es selbst behalten zu können, hatte er Turido in den Navio befördert. 2 + 2, klar. Deshalb habe ich mir Silvano vorgeknüpft. Naja, und Giovanna, sie saß eben mit drin. Als Silvanus Alpha mit einem gewaltigen Platsch im Navio verschwindet. Bloß, dass mich Ulrico angelogen hat. Mascaranti, bring ihn weg. Ich will ihn nicht mehr sehen. Vielleicht hat Ulrico das Zeug seiner Rosa gegeben. Mascaranti soll sie verhören morgen. Dann gehe ich jetzt. Ich bin müde. Luca, ich wollte dir sagen, dass du dich wirklich gut geschlagen hast. Danke. Du warst wirklich gut. Und ich könnte dir eine Stelle hier verschaffen. Ein festes Gehalt. Das wäre nicht schlecht. Tja, die Arbeit gefällt mir. Schlaf gut. Ein Punkt ist mir noch nicht klar. Wo sind die beiden Ladungen Mescalin am Ende geblieben? Denn wenn Rosa sie hätte, dann hätte sie garantiert irgendetwas für ihren lieben Ulrico dafür rauszuholen versucht. Hast du geschlafen? Nein. Umso besser. Dann habe ich dich nicht aufgeweckt. Ich hingegen hatte gerade wunderbar geschlafen, als man mir eine junge Dame gebracht hat, die behauptet, sie habe Turidu Sompani und seine Freundin in den Navio gestoßen. Sie ist Amerikanerin. Amerikanerin! Ich kann nicht mehr. Bitte, komm auf einen Sprung ins Kommissariat. Ja, natürlich. Sie heißt Susanna Pani. Sie ist 1940 geboren, also 29 Jahre alt. Ja, schön. Bloß was sucht sie in unserer Story? Also, was ist mit Avocato Sompani? Er hat meinen Vater verhaften lassen und seine Freundin hat ihn gefoltert und umgebracht. Ich habe auch kein Wort verstanden, Duca. Aber ich bin so müde. Mein Vater war amerikanischer Staatsbürger. Weil er perfekt Italienisch sprach, er war noch in Italien geboren, wurde er im Krieg nach Italien geschickt. Und da ist es dann passiert. Was ist passiert? Sie sagten, Turidu Sompani habe ihren Vater verhaften lassen. Warum? Was hatte ihr Vater getan, um verhaftet zu werden? Und warum konnte Sompani ihn verhaften lassen? Bis vor wenigen Monaten hatte ich selbst keine Ahnung von alledem. Signorina Pani, wovon wussten Sie nichts? Ich arbeite in Phoenix im Regierungsarchiv. Die Dokumente, die meinen Vater betreffen, sind erst dieses Jahr nach Phoenix gekommen, obwohl er schon 1945 gestorben ist. Und als Tochter habe ich Einsicht in die Akten verlangt. Und da stand alles drin. Alles. Was stand da drin? Mein Vater wurde als Geheimagent nach Bologna geschickt. Er hatte ein Funkgerät, zwei Pistolen und 3 Millionen Lire. Mehr nicht. So hatte man ihn in Bologna sich selbst überlassen. Da lernte er ausgerechnet Adele Terini kennen, die ihn bei sich aufnahm. Und das war sein Verderben. Denn Adele Terini und Turidu Sompani, den sie als ihren Cousin ausgab, handelten mit Flüchtlingen. Sie verrieten Partisanen an die Faschisten, Deserteure an die Deutschen. Adele Terini hatte das Vertrauen der deutschen Wehrmacht, der Gestapo und der faschistischen Partei der Republik von Salò. Und das Vertrauen der verschiedensten Widerstandsorganisationen auch. Also Ihr Vater wurde von den beiden verraten. Und an wen? An die Gestapo. Die kamen dann und haben alle drei verhaftet. Zunächst. Aber dann wurden sie wieder freigelassen. Alle drei. Und warum? Es war ein Spiel. Sie sagten der Gestapo, dass mein Vater noch sehr viel Geld haben müsste. Und das wollten sie haben. Denn kaum waren sie zu Hause, begannen sie meinen Vater zu foltern. Sie wollten das Geld. Unbedingt. Woher wissen Sie von der Folter? Das ist doch unwahrscheinlich. Mein Vater lebte noch, als er befreit wurde. Er konnte kurz vor seinem Tod alles berichten. Es steht in den Akten. Was? Was steht in den Akten? Adele Terini und Turidu Sompani standen unter Drogen, als sie meinen Vater fesselten und folterten. Sie warfen ihm vor, ein Verräter zu sein. Es muss entsetzlich gewesen sein. Die beiden, nackt und high, zwangen meinen Vater zu trinken. Dann begannen sie, ihm heiße Stricknadeln in die Leber zu stoßen. Sie wollten nur das Geld. Aber mein Vater sagte nichts. Sie ließen ihn dann einfach so gefesselt mit den Stricknadeln in der Leber zurück. So fanden ihn seine Kameraden. Die Terini und Sompani waren da schon weg. Ich fand heraus, dass sie bis dato unbehelligt weitergelebt hatten. Und dann sind sie nach Mailand gekommen. Um sie zu töten. Wie gut ich dich verstehe, du Racheengel. Und jetzt? Warum sind sie jetzt zurückgekommen? Um sich zu stellen? Ja. Warum? Weil mir klar geworden ist, dass ich mich falsch verhalten habe. Ich hätte sie nicht umbringen dürfen. Man darf nicht töten. Man darf sich nicht selbst zu seinem Recht verhelfen. Und das wussten Sie nicht vorher? Doch. Nein. Herr im Himmel. Diese Frau ist nicht verrückt, im Gegenteil. Ihr Verstand ist klar und scharf wie eine Klinge. Warum sollen wir Ihnen glauben? Ich habe einen Beweis. Dann auf den Tisch damit. Er ist in meiner Manteltasche. Das hier? Die beiden Plastikbeutel. Was soll das sein? Scheiße. Das Mescalin 6. Wie sind Sie da rangekommen? Als wir beim Essen waren. Ich hatte Sie eingeladen und wollte gerne ein gutes italienisches Restaurant kennenlernen. Sie schlugen eins ein Stück außerhalb vor. Ihr Lieblingslokal. Gleich am Wasser. La Binaschina? Ja. Ich wollte sie mir aus der Nähe ansehen. Adele Terini und Turido Sompani. Ganz aus der Nähe. Da kam ein Mann und steckte Sompani diese zwei Tüten zu. Und dann? Der Avocado gab mir nach einer Weile die Tüten. Er fragte, ob ich sie nicht in meine Manteltaschen stecken könnte. Seine Jackentaschen würden immer so ausbeulen. Und da haben Sie sie vergessen? Ja. Ich habe sie mit nach Phoenix genommen. Und zurück? Ja. Aber wenn man das Mescalin entdeckt hätte auf dem Flughafen oder hier oder in Amerika, was hätten Sie dann gesagt? Ich hätte die Wahrheit gesagt. Ich bin ja hergekommen, um mich zu stellen. Mir ist es egal, wer mich verhaftet. Was zählt, ist die Wahrheit. Wirklich? Je heller draußen die Sonne scheint, desto dunkler ist es drin. Wir danken Ihnen, Signorina. Warten Sie bitte nebenan. Ja. Ist das zu fassen, Kahua? Die Rachegöttin höchstpersönlich ist aus Phoenix, Arizona eingeflogen und hat das alte Paar hingerichtet. Mit zwei Tüten Mescalin 6 flog sie von Mailand nach Phoenix und wieder zurück nach Mailand. Und wegen dieser zwei Tüten hat Claudio Valtraga zunächst Silvano umgebracht und dann Ulrico Brambilla. Wie würden die Sportler sagen? Im Spiel gegen Susanna Pani hat der Teufel eine klare Niederlage erlitten. Sie können ihr ohne weiteres 15 Jahre dafür geben. Denn beim Prozess wird sie darauf bestehen, dass sie vorsätzlich gehandelt hat. Niemand, kein Rechtsanwalt der Welt, wird sie dazu bewegen können, zu lügen oder etwas zu verschweigen. Nein, sie wird alles sagen und nichts auslassen. Kannst du nicht irgendwas für sie tun? Vielleicht eine Einzelzelle, guter Anwalt? Duca, ich bin der Arm des Gesetzes und des Rechts. Und als solcher darf ich keine Unterschiede machen. Habe ich vielleicht irgendetwas für dich tun können? Hast du nicht etwa 3 Jahre abgesessen, obwohl du mein Augapfel bist? Und deshalb kann ich auch für sie nichts tun. Absolut nichts. Ja, wir können ihr nicht helfen. Aber wir können sie achten. Achten. Habt ihr die Nachrichten gehört? Die Amis haben es geschafft. Weiche Landung auf dem Mond. Die Verratenen. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Giorgio Cervenenko. Aus dem Italienischen von Christiana Rhein. Hörspielbearbeitung Alexander Schnitzler. Es spielten Dottore Duca Lamberti, Martin Reinke. Kommissario Carua, Klaus Manchen. Sergente Mascaranti, Rainer Heise. Livia Ussaro, Irina Wanka. Susanna Pani, Sona McDonald. Rosa Gavoni, Cornelia Heise. Giovanna Marelli, Maria Happel. Koch, Gerald Schale. Claudio Valtraga, Udo Kroschwald. In weiteren Rollen Ramona Lipnow, Mariana Linden, Stefanie Schönfeld, Wolf-Dieter Bange und Wolf-Dietrich Rammler. Dramaturgie Thomas Fritz. Komposition Cornelius Renz und Mario Schneider. Ton Holger König. Technik Holger Klimchen. Regieassistenz Corinna Waldbauer und Matthias Seimer. Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2006.